Nur der Anfang und das Ende spielen draußen. Ein Park, ein paar Jungen vor der Skyline von Brooklyn. Einer von ihnen nimmt einen Stock, haut den anderen. Die martialischen Trommeln im Soundtrack weisen auf Archaisches, wie wird Alan später sagen. Ich glaube an den Gott des Gemetzels. Später, das Ende. Die gleichen Kinder spielen wieder. Alles wieder gut. Wenn da nicht die Erwachsenen wären. Denen, genauer gesagt den Eltern des Jungen mit dem Stock, und denen desjenigen, der den Schlag abbekam, betreiben dieses Vier-Personen-Gemetzel, das Roman Polanski in einem Apartment in Brooklyn inszeniert. Am 11. Januar um 14.30 Uhr schlug der 11-jährige Zachary, bewaffnet mit einem Stock. Bewaffnet? Bewaffnet gefällt Ihnen nicht. Penelope tippt das Protokoll. Gatte Michael und die anderen Eltern, Nancy und Alan, schauen zu. Aber schon die Worte, da beginnt's ganz langsam. Bin mir nicht sicher, ob wir so gelassen wären. Aber natürlich. Sie hat recht, ich wäre mir auch nicht sicher. Ganz bestimmt. Hier beginnt's. Leichte Dissonanzen, die Worte. Noch herrscht Höflichkeit. Das Personal also. Penelope, Michael, Nancy, Alan. Jodie Foster, John C. Reilly. Kate Winslet, Christoph Waltz. Penelope setzt sich für Menschenrechte in Afrika ein. Michael, ihr Gatte, ist Sanitärvertreter. Und die anderen... Alan, schleimiger Anwalt, gerade mitten in einem Pharmazie-Skandal, Nancy, Ehefrau und Mutter. Die Einigung über den Zwischenfall im Park scheint anfänglich schnell erledigt. Aber, wie gesagt, zunächst sind nur die Worte nicht kompromissfähig. Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt. Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt. Mit Gnadenlosigkeit und einer lustvollen Ader fürs Absurde und Satirische, anders gesagt, dieser Film ist auch saukomisch, lässt Roman Polanski seine grandiosen Schauspieler Foster und Winslet, Reilly und Waltz bei Kaffee und Kuchen, dann aber auch bei einem oder anderen Whisky aufeinander los, damit der Sturm aufzieht, wo doch eigentlich nur die Wogen geglättet werden sollten. Allein das Gesicht von Jodie Foster, wenn sie für zivile Umgangsformen plädiert, in ihrem Gesicht die Adern aber vor Wut fast platzen wollen. Ich trete für zivilisierte Umgangsformen ein und ob, einer muss es immerhin tun. Die mögen zwar nicht platzen, die Lebenslügen aller vier an diesem Nachmittag aber allemal. Insgesamt hängt man fest. Was zum Teufel machen wir hier eigentlich? Die Hülle der Höflichkeit schon lange weg. Ich glaub das nicht. Die dumme Nuss kotzt mir auf meine Bücher. Ich meine... Präzise nutzt Roman Polanski in Der Gott des Gemetzels die Räume der Wohnung, die zu einem komplexen Labyrinth wird, in gewisser Weise der Spiegel der verborgenen inneren Gänge seiner Figuren. Wer die noch sind oder waren? Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay? Sind wir alle. Wollte man nicht schon lange gehen? Das Bild des Gefangenseins ist bei Polanski Metapher, wie bei Luis Buñuel. Der sperrte in seinem Film Der Würgeengel von 1962 eine Gruppe reicher Bürger in eine Villa und auch bei ihnen bröckelte die Fassade langsam, aber mit gnadenloser Dynamik. Ich find's gut, dass unser Sohn ihrem Sohn in die Schnauze gehauen hat und ich... Bei Roman Polanski steht im Gegensatz zu Luis Buñuel nicht das Surreale im Zentrum, sondern die gnadenlose Gruppendynamik. Aber auch die hat das Zeug zu extremen Verwerfungen mithin. Die Diagnose über die bürgerliche Gesellschaft teilen Buñuel wie Polanski. Das Eis der Zivilisation ist dünn, auf dem wir wandeln. Wie sagt Ellen? Ich glaube an den Gott des Gemetzels. An den Gott, der von Anbeginn der Zeit unverändert regiert, behauptet jedenfalls Ellen. Wie es Roman Polanski in Der Gott des Gemetzels schafft, in einer quälenden, wie komischen, in jedem Fall aber sich hochschraubenden Spannung eine Realität, die eigentliche? Gute Frage. Eine Realität zu entblättern, die hinter der vorgegebenen immer bereit zu stehen scheint, das ist wirklich meisterhaft.